Weniger gleichnishaft aber und gelassen wissenschaftlich gesprochen, stehen sich in schroffer Gegensätzlichkeit und Unvereinbarkeit die Ziele des arischen und jüdischen Geistes also formuliert gegenüber. Mechanisierung des Beweglichen, Organisierung des fassenden Geistes einerseits, Organisierung des Beweglichen und Mechanisierung des fassenden Geistes andererseits. Die ungeheure Tragik aber in diesem Kampfe will es, dass während den Weisen von Zion, den Führern Israels im Kampfe um die Weltherrschaft, längst ihr Ziel und längst der krumme Weg, der auf dasselbe zuführt, auf das Klarste bekannt und verständlich war, dem arischen Geist all das, was er seinerseits zur Vermeidung der Vernichtung, zum Siege und zur Weltherrschaft seiner Geistesart zu tun und zu bewirken hätte, völlig unklar und unverständlich geblieben war, infolge seiner führenden Geister, die sekundär geworden, die eigene Art misskannten und infolge eben jenes ungeheuren Weltschwindels, den das Judentum in satanisch schlauer Verheimlichung seiner eigentlichen Ziele und Gestalt dem Ariatum vorzugaukeln gewusst hatte. Was aber die Tragik dieses ungleichen Kampfes noch furchtbarer macht, ist das rassenhafte Eindringen des Judentums schier in alle arische Staatengebilde, sein blutmäßiger Verschmelzungsprozess, der dazu führte, dass nur das deutsche Volk, ein letztes Bollwerk unverkümmerten arischen Geistes, neben den spärlichen Germanenresten skandinavischer Völker, als einzigstes im Kerne noch unvermischt vor dem letzten Entscheidungskampfe steht. Und so wird denn der letzte Kampf zwischen fassendem und beweglichem Geiste auf deutschem Boden ausgetragen werden. Und wenn auch jedes andere Volk mit gutem Fug und Recht unsere Darlegung mit Einfügung des Namens seiner eigenen Nation in seine eigene Sprache übersetzen mag, deutscher Geist oder Judentum ist und bleibt die Parole, die dem entscheidenden Kampfe voranklingt. Und der deutsche Mensch wird es sein, auf dessen Vernichtung das Judentum es abgesehen hat und haben muss zur Errichtung seiner Weltherrschaft. Und der deutsche Mensch wird es sein, der, sehend gemacht und den Feind nunmehr wahrhaft erkennend, dieser Weltherrschaft vielleicht doch noch ein unerwartetes Ende bereiten wird. Achtens. Eines der wichtigsten Dinge, die es bei der Gegenüberstellung und Unterscheidung fassenden und beweglichen Geistes gleich in allem Anfangen zu besprechen gibt, ist ihrer beider so abgründig geschiedenes Verhalten zu Tat und Wille. Der Leser von Geist und Judentum entsinnt sich vielleicht noch jener Anmerkung, in welcher den Zusammenhang zwischen Denken und Willen klarzulegen dem Denktrieb zur Einheit vorbehalten worden war. Da wir nun aber im Obigen auf das Genaueste die Vorfixation, also das Denken selbst hinter allem Wollen, als treibenden und zum Leben erweckenden Faktor allen Tuns erfasst haben, so wird die in jener Anmerkung erwähnte Auffassung Chamberlains, dass der Jude den Willen im Gegensatze zum Intellekt namentlich entwickelt habe, der da selbst in Aussicht gestellten Lösung zugeführt werden müssen. Was des Arias Wille ist, und worin er ihn namentlich zur Entfaltung bringt, haben uns die früheren Auseinandersetzungen dieses Buches gelehrt. Dieser Wille aber, der zur schaffenden Tat, zu der den ganzen Organismus in Bewegung setzenden und ihn also ermüdenden, gestaltenden Wandlung der Außenwelt hinführt, setzt einen anderweitig, aber gleichartig tätigen Willen des Nebenmenschen voraus, der anderen Bereichen wandelnder Tat zugekehrt, eigenes Tun weder verstört noch durchkreuzt, sondern ergänzt und also in der Bewältigung des gesamten Lebens unterstützt. Die unmittelbare biologische Folge derartigen Jahrtausende gleichmäßig waltenden Wollens wird Vertrauen gegen den Nebenmenschen, also Arglosigkeit sein und mithin, sobald es nicht um den Stammesgenossen sich handelt, vollständige Ahnungslosigkeit in psychologischer Beziehung. Denn wer den Nebenmenschen, sei er noch so verschiedenen Berufen zugekehrt, doch stets als gleich ansieht, als mittätig am gemeinsamen Lebenswerke, ihn mithin also als unproblematisch, als unbedenklich, als vertrauenswürdig achtet und im Grunde nicht weiter beachtet, der wird bei plötzlichem Auftauchen der grundverschiedenen, ja feindselig entgegengesetzten Struktur und Willensentfaltung, die ihre geheimen Ziele unter vorgetäuschter Gleichartigkeit obendrein noch schlau zu verbergen weiß, hilf- und hoffnungslos hereinfallen. Und so heißt es denn, Intellekt und Willen des Juden einer näheren Untersuchung zuzuführen, um der Auffassung Chamberlains vom jüdischen Willen im Lichte unserer Einsicht aufklärende Berichtigung zuteilwerden zu lassen. Diese gleiche Aufklärung aber wird uns die dem Deutschen so rätselhafte Überlegenheit des Juden eben aus seiner anders gerichteten Willenstendenz verständlich machen. Während nun aber fassender Geist durch den Kommandoruf des ihm angeborenen Aktes der Vorfixation zum Schaffenden, Weltgestaltenden wird, macht die Vorfixation beweglichen Geist zu einem bewegenden, das heißt also Dinge und Menschen in Bewegung setzenden Geiste. Und so hat denn der Jude alle wirklich alle Dinge der Erde im Interesse seines hierbei erzielten Profites bewegt, wo immer er wollte, und alle Menschen bewogen, wozu er wollte, welch letzteres Bewegen der Menschen umso leichter gelang, als arischer Geist ihm kein gleichartiges Wollen entgegenzusetzen hat und dieser mithin fast immer und überall zu dem bewegt und bewogen wurde, was der Jude wollte. So sehen wir denn, dass der Jude, um seine Beweglichkeit an den Dingen zu betätigen, vorerst die solche Dinge erzeugenden und zubereitenden Menschen bewegen musste, ihm diese Dinge zu überantworten, so zwar, dass Vorfixation im Dienste beweglichen Geistes stets vorerst der Beeinflussung des Menschen gelten musste. Wer aber sein Hauptaugenmerk stets darauf richten musste, die Menschen zu bewegen, ihm die Dinge der Welt zu weiterem Bewegen zu überantworten, der muss geradezu biologisch jene Psychologie hochentwickeln, die nicht Seelenkunde im Sinne wunschlosen Erkennens jedweder Seelenregung, sondern nur Seelenkenntnis nach der Richtung des jeweilig dem Menschen zu entlockenden, möglichst billig abzulistenden Dinges zur Entfaltung bringen wird. Kommt noch zu solch einseitiger Seelenkenntnis die auf alle Seelenregung wachsam lauernde Ängstlichkeit und Schlauheit des Unterdrückten und Geknechteten hinzu, wie wir sie als Druckergebnis bei allen Schwachen und Mindergewerteten in der Welt schon in früheren Untersuchungen festzustellen wussten, so wird es verständlich werden, wieso gerade der Jude jene Gabe der Seelenkenntnis, Seelenbeeinflussung und schließlich Seelenvergewaltigung höher und höher entwickelte, die ihn im politisch-wirtschaftlichen Leben zum Psychagogen an allen arischen Geiste vorausbestimmte. Psychagoge aber, zum Unterschiede vom Psychologe, ist derjenige zu nennen, dem die Seele des zu vergewaltigenden Menschen im Grunde völlig gleichgültig ist und der ihre Regungen nur studiert und ergründet, sofern er seine Vergewaltigungen und Ziele an ihr und durch sie zu erreichen vermag. Ist demnach der psychagogische Wille des Juden für den weltgestaltenden Willen des Ariers unverständlich, so wird hinwieder arischer Wille dem Juden rätselhaft und unbegriffen bleiben. Ja, schlimmer noch, er wird es wagen, den Arier als ein willenloses Werkzeug seines Wollens zu verachten, da ja sein Wollen erst anfängt, wenn des Ariers Wollen wohlig ermüdet und beschwichtigt durch schaffende Weltgestaltung erlahmt und zur Ruhe kommt.